Ich war auch privilegiert, als ich nicht so viel Geld hatte. Ich habe mich schon auch da, weil ich einfach immer das machen konnte, was ich machen wollte. So auch mit allem auf und nieder und nicht alles war so, wie ich mir das dann vorher vorgestellt habe, aber trotzdem war es mein Weg. Ne? Und ich bereue nichts davon. Allein das finde ich schon ein völliges Privileg. Altern fetzt. Ein Feature in drei Teilen der AG Altersvorsorge der überregionalen Baukollektive Vernetzung. Es ist mehr oder weniger gelungen, dass Menschen hier sind, die was wollen über das Haus hinaus. Produziert 2021. Mich interessiert eigentlich schon immer eine Lebensvariante, die möglichst wenig auf den Kapitalismus zurückgreifen muss. Wenn man sowas gründet, so ein Projekt, hat man in der Regel wenig Geld. Das heißt, allein schon deshalb sparsames Leben. Aber natürlich auch per Anspruch sparsames Leben, weil es gibt natürlich noch viel ärmere Menschen. Ich bin sehr glücklich hier in der Kommune. Und auch jetzt so im Rentenalter ist es auch ein total schönes Leben. Teil 1. Das Projekt ändert sich, wir bleiben. Wir arbeiten kollektiv und wohnen zum Teil auch in kollektiven Wohnformen. Bei unserem Vernetzungstreffen in Eisenberg 2018 stellten wir uns zum ersten Mal in größerer Runde Fragen über unsere Perspektiven auf das Älterwerden. Während wir in Bezug auf unsere Arbeiten recht kreative Ideen hatten, mussten wir feststellen, dass bei vielen von uns der Blick auf das Wohnumfeld von größeren Unsicherheiten geprägt war. In unserem direkten Umfeld leben auffallend wenig ältere Menschen, die wir nach Erfahrungen fragen konnten. Und Gespräche mit Mitbewohnern sind bei manchen von uns eher ins Leere gelaufen. So haben wir uns ein bisschen weiter umgeschaut und sind froh, eine Handvoll Menschen gefunden zu haben, die sich die Zeit genommen haben, ein wenig aus ihrem Leben zu plaudern. Über Entwicklungen, Hausprojekten und Kommunen, politische Kämpfe, die innerhalb und außerhalb geführt wurden. Gabi, Lee, Helmut, Guni und Astrid haben mit uns die Themen geteilt, denen sie sich aktuell stellen, und uns damit wertvolle Anregungen geliefert, weiter über unsere eigenen mutmaßlichen Bedürfnisse auf dem Weg des Älterwerdens nachzudenken, sowie mit Mitbewohnenden über diese Themen in Kontakt zu kommen. Mit diesem Feature wollen wir auch in anderen Wohnprojekten und Kommunen einen Stein ins Rollen bringen und Diskussionen fördern, mit denen die MitbewohnerInnen einen vertrauensvollen Blick in die Zukunft im Netzwerk der kollektiven Wohnform entwickeln können. Das Zorro, Berliner Wohnprojekt seit 1983, Hervorkömmling der Hausbesetzerszene. Circa 30 Personen in 5 Stockwerken auf 1000 bis 1200 Quadratmeter Nutzfläche. Erdgeschoss mit Metall- und Holzwerkstatt und Veranstaltungsraum. Gabi, Anfang 60, seit 2006 im Zorro, Hortleiterin, ist wie Lee an der Gründung eines neuen Wohnprojekts beteiligt. Also für mich war zum Beispiel unsere Baustelle, unser besetztes Haus irgendwie, das war für mich irgendwie der Initialpunkt, ein Kind zu kriegen. Lee, 65, lebt seit 1983 im Zorro, arbeitet als Seelsorger, gründet wie Gabi gerade ein neues Wohnprojekt mit, in dem er perspektivisch auch leben möchte. Aus dem Ort hier ist das Beste draus gemacht worden, was möglich ist. Die Kommune Niederkaufungen. Kommune bei Kassel mit ca. 60 Erwachsenen und 20 Kindern bei einem Altersdurchschnitt von etwa 45 Jahren. Betreibt eine Kindertagesstätte, eine Tagespflegeeinrichtung für Demenzkranke, ein Tagungshaus, einen Catering-Service, eine Schreinerei, eine Schlosserei, eine Gärtnerei und ein Nutztierhof sind im Aufbau und einiges mehr. Guni, 64, lebt seit 34 Jahren in der Kommune, hat die Kita und die Pflegeeinrichtung mit aufgebaut. Und dann war ich hier die Begründerin sozusagen mit Hilfe anderer einer Kindertagesstätte und da haut man auch nicht so schnell wieder ab. Astrid, 70, lebt seit 24 Jahren in der Kommune, hat mit ca. 30 Stunden die Woche überwiegend in der Verwaltung der Kommune gearbeitet und hilft jetzt noch für ca. 10 Stunden pro Woche aus. Ja, wir sind eine Lebensgemeinschaft, eine altersübergreifende Lebensgemeinschaft, die sehr verbindlich miteinander leben. Wir haben gemeinsame Ökonomie, teilen uns also unsere Einnahmen, Ausgaben und auch unser Vermögen. Das bringen wir alles in die Kommune ein und ja, somit ist das ein ganz verbindliches Leben. Und es ist halt als Lebensprojekt gedacht. Les Champs Libres in Loh. Ein 2014 von einer Landwirtsfamilie übernommener Bauernhof in einem ca. 220 EinwohnerInnen-Örtchen im französischen Jura. Zum Kauf wurde ein Verein sowie ein landwirtschaftlicher Kollektivbetrieb von 2 Personen mit 55 und 59 Jahren gegründet. Der Hof wird derzeit von insgesamt 5 Personen bewohnt. 2 Personen arbeiten im hofansässigen Gemüsebau und in der Schafzucht. 2 arbeiten in einem landwirtschaftlichen Kollektivbetrieb im Nachbarort. Eine Person ist in Rente. Helmut, 66, lebt und arbeitet seit 48 Jahren in kollektiven Zusammenhängen und hat das Projekt 2014 mitgegründet. Seit Anfang 2021 ist er in Rente. Und bisher haben sich in meinem Leben immer Lösungen gefunden. Ich habe eigentlich immer ein relativ unbeschwertes Leben gehabt. Unsere GesprächspartnerInnen leben alle seit ihren jungen Jahren kontinuierlich in kollektiven Wohnformen. Was hat sie dazu motiviert, auch schwierige Zeiten mit ihrer Wohn- und Lebensgemeinschaft durchzustehen? Welche Verbundenheit fühlen sie zu den Projekten und wie ist diese entstanden? Also ich bin Baujahr 55, das heißt Nachkriegsentwicklung des Kriegs bis 1945. Ich habe internalisiert Abbruch von zum Beispiel auch politischen Strukturen und ein Stück weit an einer auch generationellen Kontinuität im linken und linksradikalen Bereich beizutragen, das finde ich, wäre durchaus eine Aufgabe, die an uns herangetragen wird, politisch meine ich jetzt, nicht menschlich zu sagen, so machst du das jetzt, sondern politisch ist das die Frage, die sich meiner Generation stellt. Und da kann ich eine Entscheidung treffen, nämlich individualisieren oder kollektiv weitermachen. Also ich habe mich entschieden jedenfalls und begreife das auch als für mich ein lustvolles Lebensprojekt, in Kollektiven zu leben und zu arbeiten. Ich bin ja jetzt Rentnerin und also ich habe die ganzen Jahre hier in der Verwaltung gearbeitet, hier in der Kommune Niederkaufung. Ich war vorher beschäftigt bei einer Volkshochschule und waren ja auch sehr viele administratorische Sachen so zu erledigen und so. Und und habe hier immer in der Verwaltung im Kollektiv gearbeitet. Und dadurch habe ich halt hier auch, also ich habe mich viel um die Finanzen gekümmert und halt, es ist halt, die Verwaltung ist so eine zentrale Stelle hier in der Kommune und ja, ich habe mich immer wohl gefühlt und habe einen guten Draht so zu allen gehabt, also ich bin sehr glücklich hier in der Kommune und auch jetzt so im Rentenalter ist es auch ein total schönes Leben. Ich arbeite noch ein bisschen, gebraucht wird so und ja, kann das meine Fähigkeiten, die ich habe, oder weitergeben und ja, wir haben es auch ganz gut hier in der Verwaltung hingekriegt, an die neue Generation zu übergeben. Uli ist ja auch hier in der Verwaltung gewesen, ist auch Rentner und wir beide sind so, ja, wir sind hier noch mit dabei, aber sind in der zweiten Reihe so. Ich glaube, uns ist ganz gut gelungen, so der Generationswechsel hier. Die Jungen fragen uns auch noch viel und wertschätzen uns sehr mit dem, was wir hier so haben. Und ja, es ist ein schönes Zusammenleben hier. Also es war einfach cool, sein Kind in Gemeinschaft zu haben und nicht alleine. Und also so, und unsere Kinder haben da auch von profitiert. Pflichtbewusstsein und Loyalität als übernommene Werte aus der eigenen Elterngeneration. Also Dinge mit Ansprüchen beantworten, das hört sich immer toll an. Ich glaube, dass Menschen aus Motiven hier sind, die sie vielleicht selbst gar nicht bewusst haben. Ich habe das vorher mir mal überlegt. Ich lebe mittlerweile seit 48 Jahren in gemeinschaftlichen Projekten. Und ich habe immer auf einer Ebene gelebt wo ich eigentlich nicht sehr viel Geld zum Leben brauche. Ich finde es auch in der heutigen Zeit einen ganz großen Vorteil, dass einfach der Druck, der da auf einen lastet, eigentlich nicht sehr hoch ist. Die Anregung von nächsten Generationen, da würde ich auch dabei bleiben, egal wo ich wohne, das brauche ich. Also ich brauche den Austausch nicht nur mit 70-Jährigen. Also ein Ansatz von uns, den ich zum Beispiel gut finde, ist, was wir neben dieser Vereinsgeschichte da betrieblich aufbauen. Ja? Wo eben zum Beispiel dann auch jüngere Leute mit drinnen sind. Also wenn so ein Ort hier zum Beispiel auch eine Einkommensperspektive für Leute hat, weil es eine betriebliche Struktur zum Beispiel gibt, mit dem man eben jetzt hier Gemüsebau und Schafhaltung seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, dann ist es durchaus wieder ein Ort, der auch ohne weiteres den Tausch von Leuten verträgt, dass Leute gehen und andere nachkommen. Also wenn es hier keine Vor-Ort-Perspektive gibt. Und an so Dingen ein bisschen mitzuarbeiten, finde ich zum Beispiel auch sinnvoll. Eine Sache, die ganz sicher mich hier gebunden hat, ist die Tatsache, erstmal eigene zwei Kinder gehabt zu haben, die hier groß geworden sind. Und dann war ich hier die Begründerin sozusagen mit Hilfe anderer einer Kindertagesstätte hier auf unserem Gelände. Und so eine ganze Kindertagesstätte gründen mit allem drum und dran. Also eine öffentliche Kindertagesstätte, wo eben auch Kinder aus dem Dorf rein können, mit allen öffentlichen Finanzierungen und so weiter. Das bedeutet natürlich viel Verantwortung und da haut man auch nicht so schnell wieder ab. Gabi und Lee gehen noch tiefer auf die Entwicklung des Gemeinschaftsgedankens im Zorro ein und beschreiben, wie sich Bedürfnisse verändert haben und welche praktischen Konsequenzen diese Entwicklungen mit sich gebracht haben. Also wenn da jemand aus West-Berlin kommt und gesagt hat, hey, wir wollen hier aber eine Gemeinschaftsküche, dann konnte man klar sagen, also jetzt sofort gab es Protest von denen, ehemaligen aus der DDR oder von denen, die jetzt noch in Ost-Berlin gelebt haben. Das muss erstmal definiert werden. Was soll denn das sein, eine Gemeinschaftsküche? Also das, also so ganz, ganz kleinteilig ging das auch so. Und das war aber auch ganz, ganz spannend. Und das ist so ein bisschen das, was mir hier manchmal fehlt. Also so, wir haben da in den 90ern so ein bisschen war das so eine Auszeit, obwohl ich die ganze Zeit gearbeitet habe. Also das war gar nicht das Ding. Ich habe auch in der Zeit der Hausbesetzung gearbeitet. Aber wenn ich da so zurückblicke, dann habe ich das Gefühl, ich hatte unendlich viel Zeit. Und natürlich war ich auch jünger, also hatte ich wahrscheinlich auch viel mehr Kraft und viel mehr Power, da irgendwie nächtelang zu sitzen und dann trotzdem zur Arbeit zu gehen. Aber dieses wirklich gemeinsam Arbeiten, da war ja kein Fenster in, also keine Fensterscheibe in irgendeinem Rahmen und die Böden waren ausgebrochen, weil da Leute schon vorher irgendwie die Dielen rausgeholt hatten. Und das hat einem aber so viel, also so dieses Zusammenarbeiten hat einen so zusammengeschweißt auch in dieser Gruppe, ne? Oder dass wir in jedem Herbst da irgendwie tonnenweise Kohlen auf die Straße geschüttet gekriegt haben, die wir dann gemeinschaftlich in den Keller irgendwie schaufeln mussten. Und sowas, das kann man ja jetzt nicht künstlich schaffen. Wir hatten am Anfang einen Kommune-Gedanken, den wir abhängig von den Menschen, die damals hier lebten und das gestaltet haben, teilweise verwirklicht haben. Also es gab da wie immer ein Spektrum von gemeinsame Kasse, alles zusammenschmeißen, auch eine Produktionskommune aufbauen mit den Möglichkeiten, die das Haus bietet. Das ist nicht realisiert worden. Und das andere Extrem wäre, ach, ist ja toll hier, hier wohne ich ein bisschen, dann gehe ich wieder, aber unverbindlich. Es ist rausgekommen, eine einkommensorientierte Mietstaffelung, die immer auch noch die Basis des jetzigen Zusammenwohnens ist. Es war aber damals viel leichter zu realisieren, so ist mein Eindruck zumindest, dass hier feste Strukturen kamen, die schon vorher, jedenfalls zum Teil zusammen, gewohnt und gekämpft hatten und die diese Vision hatten. Und wir hier gleich am Anfang gesagt haben, wir machen hier einen Küchenhaushalt für das Haus. Dann hat es nicht eine Aufspaltung hat es nicht gegeben, aber die Bedürfnislage hat sich verändert. Und mit der veränderten Bedürfnislage, zum Beispiel ganz realistisch orientiert an Leuten mit kleinen Kindern, die sagen, ey, ich kann nicht mal 5 Stockwerke gehen mit dem Balk, oder wenn ich mal abends, so, gab es kleinere Küchenbereiche. Und damit veränderte sich schon die Struktur, nämlich die Bedürfnisstruktur. Wenn du Kinder großziehst, ist was anderes, als wenn du allein oder wenn du Solo-Erwachsener bist und irgendwie nur auf der Straße rumtobst oder in Aktion. Jetzt ist die Struktur schon auch gewachsen und hatte sich verschoben in die Richtung, dass es WGs gibt, Küchen, 4 oder 5 Küchen, die auch eine gewisse Lufthoheit entwickeln, zum Beispiel bei Einzügen. Damit separiert sich die Gruppe, aus meiner Sicht zumindest, und es sind Entscheidungen und auch Gruppengefühl völlig verändert. Entscheidungen meine ich, also die sind dann manchmal so entlang, also die werden undurchschaubarer. Ich bin ja 2006 hier eingezogen. Lee und ich, wir hatten ja beide Kinder und wir haben aber einige Jahre irgendwie getrennt gewohnt und haben dann gesagt, so jetzt ist mal gut, jetzt ziehen wir zusammen. Und es war da aber schon klar, dass es hier ein Wohnen in kleineren WGs ist. Also wir hatten da unseren kleinen Küche oben und haben da mit 5 oder 6 Leuten Küche zusammen gemacht und es gab noch 2 andere hier und die im Seitenflügel. Und das hätte ich vorher auch nicht so gedacht, aber das ist, also da hat man schon ganz klar gemerkt, also dass dieser soziale Zusammenhang, dieses sich unbefangen in der Küche zu treffen, weil man trifft sich natürlich in der Küche nicht nur, weil man da irgendwas jetzt miteinander besprechen will oder Plenum hat, sondern du triffst dich morgens, wenn du muffelig bist, und du triffst dich abends, wenn du müde bist und so halt, ne? Und das merke ich so, dass es sowas fehlt, ne? Und wir haben ja so 3 Bauprojekte irgendwie, wo wir gucken irgendwie, und das ist schon bei diesem einen in Schöneiche, ist es eben wirklich auch am konkretesten, wo man merkt, so, da sind die Menschen so mit ihren Idealen auch so da. Also die wollen auch sowas wie Gemeinschaft, ne? Die wollen zwar auch so, wie wir jetzt, Lee und ich hier jetzt wohnen, so ein bisschen ihre eigene Einheit. Das kann aber auch so wie im Cluster wohnen sein. Das kann eine kleine Küchenzeile sein oder ein kleines Bad. Aber es muss auf jeden Fall diese Gemeinschaftsräume geben, ne? Oder dass man sagt, Mobilität soll nicht jeder einzeln irgendwie für sich regeln, sondern wollen wir zusammen, gemeinsam regeln. Es gibt sowas wie so einen kleinen Fuhrpark, so, ne? Und das hat sich so, glaube ich, ganz, ganz deutlich irgendwie verändert. Also ich hatte zwar schon auch in Friedrichshain hatten wir auch schon ein Gemeinschaftsauto, weil man hier in der Stadt braucht, also ich finde, hier in Berlin braucht man kein Auto. So, ne? Also so, aber das, was wir früher immer so an Kommune-Gedanken hatten, also wir haben eine gemeinsame Kasse und da zahlen wir alles ein, das zerstückelt sich jetzt so ein bisschen so, aber es taucht in bestimmten Formen auch wieder auf, dass man nicht alles alleine haben muss, sondern dass man Sachen gemeinschaftlich anschaffen kann. Welche Strukturen gibt es in eurem Projekt, die Verbundenheit schaffen? Verbundenheit mit dem Ort, mit der Gemeinschaft. Wie wichtig ist euch Verbundenheit? Und wie wichtig wird euch ein Verbundenheitsgefühl zu eurem Projekt wohl in 10, 20 Jahren sein? Was genießt ihr am Miteinander? Und welche Veränderungen hat euer Projekt bisher durchlebt? Das war Teil 1 des Features Altern fetzt. Es folgt Teil 2, in dem uns Astrid, Gabi, Uni, Helmut und Lee wissen lassen, mit welchen persönlichen Themen sie momentan beschäftigt sind und wie sich der Umgang mit Kommunikation und Geld in ihrem Projektleben entwickelt hat. Freut euch auf Erkenntnisse mit Überraschungspotenzial.